FFH Nachrichten Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Massive Überschwemmungen in Nachbarländern. Kassel Huskies bestreiten erstes Heimspiel. Das Wetter, viele Wolken, ab und zu Regen. Das Wichtigste. Jetzt um 7:05. Ich bin Dominik Jordan. Guten Abend. Dramatische Hochwasserlage in mehreren Nachbarländern von Deutschland. Österreich meldet eine noch nie dagewesene Ausnahmesituation. Auch in Polen und Tschechien gibt es massive Überschwemmungen. Mehrere Menschen kamen ums Leben, weitere werden noch vermisst. FFH-Reporterin Ursula Winkler. In vielen Hochwassergebieten türmen die Anwohner und Einsatzkräfte unermüdlich Sandsäcke. In Tschechien, Polen und Rumänien können die Helfer manche Orte nur noch per Hubschrauber oder mit Booten erreichen, um die Menschen zu retten. In Polen ist ein weiterer Staudamm gebrochen. In den nahegelegenen Orten steht das Wasser teils 1,5 Meter hoch. Auch in Österreich spitzt sich die Lage zu. Der Ottensteinstausee ist randvoll. Das Wasser soll nun kontrolliert abfließen, um zumindest plötzliche Flutwellen zu verhindern. Mehrere Gemeinden in der Nähe standen schon vorher unter Wasser. Deutschland und Usbekistan wollen in Migrationsfragen enger zusammenarbeiten. Bundeskanzler Scholz hat dafür heute ein entsprechendes Abkommen unterschrieben. Es soll den Zuzug von usbekischen Fachkräften, aber auch die Rückführung von Flüchtlingen erleichtern. In Deutschland leben zwar nur knapp 200 Usbeken ohne Bleiberecht, das Land könnte aber auch bei der Abschiebung von Straftätern nach Afghanistan helfen. Unsere hessischen Eishockey-Zweitligisten spielen gerade ihr erstes Heimspiel. Der EC Bad Nauheim hat Krimmitschau zu Gast und aktuell steht es 6:1. Die Kassel Huskies spielen zu Hause gegen Aufsteiger Weiden und für uns vor Ort ist FFH-Reporter Marius Franke. Ja, so ein 6:1 würden sich die Huskies-Fans hier auch wünschen, ist aber nicht so gegen den Aufsteiger. 2:2, gut 3 Minuten noch im zweiten Abschnitt zu spielen, weil die Kassel Huskies hier komplett den Faden verloren haben. Ja, es ist erst das zweite Saisonspiel, das erste Heimspiel und so kann man es so ein bisschen erklären, aber ansonsten ist das doch dünn und da ist doch leichtes Entsetzen im weiten Rund hier der Nordhessen Arena. Hans Deetsch hatte die Huskies Ende des ersten Drittels wieder in Führung gebracht, 2:1, dann aber im zweiten Drittel der völlig verdiente Ausgleich für Weiden und jetzt müssen sich die Huskies so langsam aber sicher schon ein bisschen was einfallen lassen. 3 Minuten noch in Abschnitt 2:2. Marius Franke, Kassel. Bittere Niederlage im ersten Heimspiel für Handball-Bundesligist HSG Wetzlar. Die Mittelhessen verlieren gegen Hannover Burgdorf mit 25:36. FFH-Reporter Frank Pierrot. Wetzlar liegt beim Heimspieldebüt der neuen Saison vor 4.300 Fans zur Halbzeitpause mit 3 Toren vorne. Im zweiten Durchgang reißt aber urplötzlich der Faden ab und nichts geht mehr. In 13 Minuten erzielt die HSG nur 1 Tor. Hannover nimmt die vielen technischen Fehler und Ballverluste dankend an und zieht mit 11 Toren davon. HSG-Spielmacher Dominik Mappes sagt mir danach völlig konsterniert, ich weiß nicht, wie so etwas geschehen kann. Auf die Mittelhessen wartet viel Arbeit, dass es hoffentlich schnell besser wird. Frank Pierrot, Wetzlar. Das FFH-Wetter. Ja, der Winter ist erstmal wieder durch. Gott, war das kalt. Der Spätsommer steht quasi vor der Tür. Also, heute Nacht ein paar mehr Wolken im FFH-Land. Da gibt es dann auch bei uns ein bisschen Regen. Natürlich überhaupt gar nicht zu vergleichen mit dem, was bei unseren Nachbarn abgeht. Temperaturen gehen runter heute Nacht auf bis zu 7 Grad. Morgen startet die Woche dann eher wechselhaft. Da ist auch mal Regen dabei, da ist auch ein bisschen die Sonne dabei. Bis zu 19 Grad immerhin schon. Und ab Dienstag kommen dann Wärme und Sonne zurück. Der FFH-Verkehrsservice mit der A5 Kassel-Frankfurt zwischen Alsfeld-West und Reiskirchener Dreieck. Streckenweise Stau und stockender Verkehr. A7 Hannover-Kassel in der Abfahrt Hannmünden-Lutherberg steht ein defektes Fahrzeug. Bitte fahrt hier vorsichtig. Und A45 Gießen-Dortmund zwischen Herborn-West und Dillenburg eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Bitte auch hier Vorsicht, gute und sichere Fahrt für euch.